Als ich wie ein Vogel war, der am Abend sang, riefen alle Leute nur Sonnenuntergang. Alle Vögel sind schon da, keine, der das rief. Ohne Stimme flog ich fort, als schon alles schlief. Irgendwann will jeder Mann raus aus seiner Haut. Irgendwann denkt er dann, wenn auch nicht laut. Wie der Himmel war überm Rosenstrauch, setzte manche sich und sprach: Rosen blühen auch. Ach, wie ist der Himmel blank, keiner kam darauf. Fiel mein Regen auf die Bank, standen alle Leute auf. Sprang beim Sonnen.